Drei Flugzeuge haben sich berührt. Eines ist in der Nähe der Ehrentribüne in die Zuschauermassen gestürzt. Ein bitterer Augenblick für alle, die auf Frieden gesetzt haben. Frieden hatte leider keine Chance, die friedliche Entwaffnung. In den letzten beiden Tagen waren an mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Elvis Presley, seit mehr als 20 Jahren Idol der Rockmusik und der sogenannten Popkultur, ist gestern Abend im Alter von 42 Jahren gestorben. Denn ich bin sowieso schon tot.